Spiel ist ruhig, bewegt sich nicht. Wir stehen auf der Stelle und wollen weit, kein Land in Sicht. Die Sonne steht am Horizont, das Schwallung wärmt nicht mehr. Der Ozean ist kalt und tief und der Proviant ist leer. Wir stehen auf der Stelle. Keiner weiß, wie's weitergeht. Wir stehen auf der Stelle. Wer weiß, wohin der Wind uns weht. Mit? Vielleicht später. Muss noch Kartoffeln schälen.